Was heißt, den Namen Gottes ohne Ehrfurcht aussprechen? Den Namen Gottes ohne Ehrfurcht aussprechen heißt, diesen heiligen Namen und alles, was sich in besonderer Weise auf Gott selbst bezieht, wie die Namen Jesu, Mariens und der Heiligen, im Zorn, im Scherz oder auf andere unehrerbietige Weise auszusprechen.